Folgerichtig wäre also ein Hörspiel jede Ohrenweide, auch unmittelbar empfangene. Ein Spiel aber, dessen Zustandekommen wesentlich auf der Wirkung eines akustisch-elektrischen Vorgangs beruht, könnte demzufolge vielleicht als Schallspiel bezeichnet werden. Eine neue Kunst kann erst dann entstehen, wenn die neue Technik zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Kurt Weill, ein Jahr später, 1925. Wie der Film die optischen Ausdrucksmittel bereichert hat, so müssen die akustischen durch die Rundfunktelefonie ungeahnt vermehrt werden.